Abschnitt 6 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2. Von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 6. Das Ballett der Merlaison. Am andern Tage sprach man in allen Straßen von Paris nur von dem Balle, den die Herren Schöppen der Stadt dem König und der Königin gaben, und wobei ihre Majestäten das berühmte Ballett der Merlaison, das Lieblingsballett des Königs, tanzen sollten. Man traf wirklich seit 8 Tagen im Stadthause alle Anstalten zu dieser feierlichen Soiree. Der Stadtwerkmeister hatte Gerüste aufgeschlagen, auf welchen die eingeladenen Damen ihre Plätze bekommen sollten. Die Spezereihändler der Stadt hatten die Säle mit 200 Flambeaux von weißem Wachs geschmückt, was in jener Zeit als ein unerhörter Luxus zu betrachten war. Es waren endlich 20 Geiger bestellt worden und man hatte ihnen das Doppelte des gewöhnlichen Lohnes bewilligt, in Betracht, sagt der Bericht, dass sie die ganze Nacht spielen mussten. Um 10 Uhr morgens erschien der Sieur de Lacoste, Fähnrich der Garden des Königs, gefolgt von 2 Gefreiten und von mehreren Leibbogenschützen, und forderte von dem Ratsschreiber der Stadt namens Clément alle Schlüssel der Türen, der Zimmer und Büros des Stadthauses. Diese Schlüssel wurden ihm sogleich zugestellt. An jedem derselben war ein Zettelchen befestigt, das zum Erkennen dienen sollte, und von diesem Augenblicke an war dem Sieur de Lacoste die Bewachung aller Türen und Zugänge übertragen. Um 11 Uhr kam Duhallier, Kapitän der Garden mit 50 Bogenschützen, die sich sogleich in dem Stadthause an den Türen, die man ihnen bezeichnete, aufstellten. Um 3 Uhr langten 2 Kompanien von den Garden an, eine französische und eine schweizerische. Die Kompanie der französischen Garden bestand zur Hälfte aus der Mannschaft des Herrn Duhallier, zur Hälfte aus der des Herrn des Essarts. Um 6 Uhr fingen die Eingeladenen an, einzutreten. Bei ihrem Eintritte wurden ihnen Plätze im großen Saale auf den hierzu bestimmten Gerüsten angewiesen. Um 9 Uhr traf die Gemahlin des ersten Präsidenten ein. Da diese nach der Königin die bedeutendste Person des Festes war, so wurde sie von den Herren der Stadt empfangen und in die Loge derjenigen gegenübergeführt, welche die Königin einnehmen sollte. Um 10 Uhr trug man in dem kleinen Saale auf der Seite der Saint-Jean-Kirche und zwar dem silbernen Buffet der Stadt gegenüber, das von 4 Bogenschützen bewacht wurde, das Zuckerwerk für den König auf. Um Mitternacht hörte man einen gewaltigen Lärmen und zahlreiche Zurufe. Es war der König, welcher durch die Straßen zog, die von dem Louvre nach dem Stadthause führten und insgesamt durch farbige Lampen beleuchtet wurden. Die Herren Schöppen, vor denen Sergeanten jeder einen Flambeau in der Hand tragend gingen, eilten in ihre Tuchgewänder gekleidet dem König entgegen, den sie auf den Stufen trafen, wo ihn der Prévôt der Kaufleute mit einer Anrede willkommen hieß, die der König dadurch erwiderte, dass er sein spätes Erscheinen entschuldigte, wobei er den Fehler auf den Herrn Kardinal warf, der ihn bis 11 Uhr, um Staatsangelegenheiten mit ihm zu besprechen, zurückgehalten hätte. Seine Majestät erschien im Zeremonienkleide und sein Gefolge bestand aus seiner königlichen Hoheit Monsieur, dem Grafen von Soissons, dem Großprior, dem Herzog von Longueville, dem Herzog d'Elbeuf, dem Grafen d'Harcourt, dem Grafen de La Roche-Guyon, Herrn von Liancourt, Herrn von Barada, dem Grafen von Cramail und dem Chevalier Souverain. Jedermann bemerkte, dass der König traurig und missstimmt war. Man hatte ein Kabinett für den König und ein anderes für Monsieur bereitet. In jedem von diesen Kabinetten lagen Maskenkleider. Dasselbe hatte man für die Königin und die Frau Präsidentin getan. Die Herren und Damen vom Gefolge ihrer Majestäten sollten sich zwei und zwei in Zimmern ankleiden, welche zu diesem Ende eingerichtet waren. Ehe der König in das Kabinett eintrat, gab er Befehl, ihn sogleich zu benachrichtigen, wenn der Herr Kardinal erscheinen würde. Eine halbe Stunde nach dem Eintritt des Königs ertönten neue Zurufe. Diese verkündeten die Ankunft der Königin. Die Schöppen der Stadt taten dasselbe, was sie bereits getan hatten, und gingen, Sergeanten voran, ihrem erhabenen Gaste entgegen. Die Königin erschien in dem Saale. Man bemerkte, dass sie, wie der König, traurig und angegriffen aussah. In dem Augenblick, wo sie eintrat, öffnete sich der Vorhang einer kleinen Tribüne, die bis jetzt geschlossen gewesen war, und man erblickte den bleichen Kopf des Kardinals, der die Tracht eines spanischen Kavaliers angelegt hatte. Seine Augen hefteten sich auf die der Königin, und ein Lächeln furchtbarer Freude umzuckte seine Lippen. Die Königin trug ihre Diamantnestelstifte nicht. Die Königin verweilte einige Zeit, um die Komplimente der Herren der Stadt in Empfang zu nehmen und die Begrüßungen der Damen zu erwidern. Plötzlich erschien der König mit dem Kardinal an einer von den Türen des Saales. Der Kardinal sprach sehr leise mit ihm, und der König war äußerst bleich. Der König durchschritt die Menge. Er war ohne Maske und hatte sich nicht einmal die Zeit genommen, die Bänder seines Wamses knüpfen zu lassen. So näherte er sich der Königin und sprach mit erschütternder Stimme zu ihr: »Madame, wenn ich fragen darf, warum tragt ihr eure Diamantnestelstifte nicht? Da ihr doch wisst, dass es mir angenehm gewesen wäre, dieselben zu sehen?« Die Königin schaute um sich her und erblickte hinter sich den Kardinal, der mit wahrhaft teuflischer Miene lächelte. »Sire«, antwortete die Königin mit bebender Stimme, »ich fürchtete, unter dieser großen Menschenmasse könnte mir damit ein Unglück begegnen.« »Und ihr habt Unrecht gehabt, Madame. Wenn ich euch dieses Geschenk machte, so geschah es, damit ihr euch damit schmücken solltet. Ich wiederhole, ihr habt Unrecht gehabt.« Die Stimme des Königs zitterte vor Zorn. Jedermann sah und hörte mit Erstaunen, und niemand begriff, was vorging. »Sire«, sagte die Königin, »ich kann sie im Louvre holen lassen und dadurch den Wünschen eurer Majestät entsprechen.« »Tut das, Madame, tut das, und zwar so bald als möglich, denn in einer Stunde beginnt das Ballett.« Die Königin verbeugte sich, um damit ihre Folgsamkeit anzudeuten, und begab sich mit ihren Damen in das für sie bestimmte Kabinett. Der König kehrte ebenfalls in das seinige zurück. Es herrschte einen Augenblick Unruhe und Verwirrung in dem Saale. Jedermann konnte bemerken, dass etwas zwischen dem König und der Königin vorging, aber beide sprachen so leise, dass sich alle Anwesenden aus Ehrfurcht einige Schritte zurückzogen und somit niemand etwas vernahm. Die Geigen ertönten mit aller Gewalt, aber niemand hörte sie. Der König trat zuerst aus seinem Kabinett. Er trug ein äußerst elegantes Jagdkostüm, und Monsieur und die übrigen Großen hatten sich gekleidet wie er. Es war dies das Kostüm, welches dem König am besten stand, und so gekleidet schien er allerdings der erste Edelmann seines Königreichs zu sein. Der Kardinal näherte sich dem König und übergab ihm ein Etui. Der König öffnete es und fand darin zwei Diamantnestelstifte. »Was soll das bedeuten?« fragte er den Kardinal. »Nichts«, antwortete dieser. »Wenn die Königin Nestelstifte trägt, woran ich zweifle, so zählt sie, Sire. Und wenn ihr nur 10 findet, so fragt ihre Majestät, wer ihr die Stifte, die ihr hier in Händen habt, genommen haben könnte. Der König schaute den Kardinal forschend an, aber er hatte nicht Zeit, eine Frage an ihn zu richten. Ein Schrei der Bewunderung drang aus dem Munde aller Anwesenden. Schien der König der erste Edelmann seines Reiches zu sein, so war die Königin sicherlich die schönste Frau Frankreichs. Die Tracht einer Jägerin stand ihr allerdings wunderbar schön. Sie trug einen Filzhut mit blauen Federn, ein durch Diamantagraffen befestigtes perlgraues Sammetoberkleid und ein durchaus mit Silber gesticktes Unterkleid von blauer Seide. Auf ihrer linken Schulter glänzten die Nestelstifte, gehalten von einer Schleife von derselben Farbe wie die Federn und das Unterkleid. Der König bebte vor Freude, der Kardinal vor Zorn. Doch in der Entfernung, in der sie von der Königin standen, konnten sie die Stifte nicht zählen. Die Königin hatte sie, so viel war gewiss. Nur fragte es sich, hatte sie 10 oder 12? In diesem Augenblick gaben die Geigen das Zeichen zum Ballett. Der König schritt gegen die Frau Präsidentin vor, mit der er tanzen sollte, und seine Hoheit Monsieur näherte sich der Königin. Man stellte sich in Ordnung und das Ballett begann. Der König figurierte der Königin gegenüber, und so oft er an ihr vorüberkam, verschlang er mit seinen Blicken die Nestelstifte, die er nicht abzuzählen vermochte. Kalter Schweiß bedeckte die Stirne des Kardinals. Das Ballett dauerte eine Stunde. Es hatte 16 Entrées. Sobald das Ballett vorüber war, führte jeder Herr unter dem Beifallklatschen des ganzen Saales seine Dame an ihren Platz. Aber der König benützte das ihm zukommende Vorrecht, seine Dame dazulassen, wo er sich gerade befand, um lebhaft auf die Königin zuzugehen. »Ich danke euch, Madame«, sprach er, »für die Bereitwilligkeit, mit der ihr meinen Wünschen Folge geleistet habt. Aber ich glaube, es fehlen euch 2 Nestelstifte, die ich euch hier überbringe.« Bei diesen Worten überreichte er die 2 Stifte, die ihm der Kardinal gegeben hatte. »Wie, Sire«, rief die Königin, die Erstaunte spielend, »ihr gebt mir noch 2 andere? Dann habe ich 14.« Der König zählte wirklich und die 12 Nestelstifte fanden sich an der Schulter ihrer Majestät. Der König rief den Kardinal und fragte in strengem Tone, »Ei, was soll das bedeuten, Herr Kardinal?« »Das bedeutet, Sire«, antwortete der Kardinal, »dass ich wünschte, die Königin würde diese Stifte annehmen, und da ich es nicht wagte, dieselben ihrer Majestät anzubieten, so wählte ich dieses Mittel. Und ich bin eurer Eminenz hierfür umso mehr zu Dank verpflichtet«, antwortete Anna von Österreich mit einem Lächeln, welches bewies, dass sie durchaus nicht von dieser geistreichen Galanterie betört wurde. »Als ich die Überzeugung hege, dass diese 2 Stifte allein euch mehr kosten, als die 12 anderen seine Majestät gekostet haben.« Dann zog sich die Königin, nachdem sie den König und den Kardinal gegrüßt, wieder in das Zimmer zurück, in welchem sie sich angekleidet hatte und wo sie sich entkleiden sollte. Die Aufmerksamkeit, welche wir am Anfang dieses Kapitels den von uns eingeführten hohen Personen schenken mussten, entfernte uns einen Augenblick von demjenigen, welchem Anna von Österreich den unerhörten Triumph zu verdanken hatte, den sie über den Kardinal davontrug, und der unbekannt, verloren unter der an der Türe sich drängenden Menge, diese Szene betrachtete, welche nur für 4 Personen, für den König, die Königin, seine Eminenz und ihn begreiflich war. Die Königin hatte ihr Zimmer wieder erreicht, und D'Artagnan schickte sich an, abzugehen, als er fühlte, dass man leicht seine Schulter berührte. Er wandte sich um und sah eine junge Frau, die ihn durch ein Zeichen aufforderte, ihr zu folgen. Das Gesicht dieser jungen Frau war mit einer schwarzen Sammetmaske bedeckt. Aber trotz dieser Vorsichtsmaßregel, welche übrigens mehr anderen als ihm galt, erkannte er sogleich seine gewöhnliche Führerin, die leichte und geistreiche Madame Bonacieux. Am Tage vorher hatten sie sich kaum bei dem Schweizer Germain, wohin sie D'Artagnan hatte rufen lassen, gesprochen. Die junge Frau eilte so sehr, der Königin die vortreffliche Nachricht von der Rückkehr ihres Boten zu überbringen, und somit konnten die beiden Liebenden nur sehr wenige Worte miteinander wechseln. Von einer doppelten Empfindung, von der Liebe und der Neugierde getrieben, folgte D'Artagnan Madame Bonacieux. Auf dem ganzen Wege und je mehr es in den Hausfluren öde wurde, wollte D'Artagnan die junge Frau anhalten, ergreifen, betrachten und wäre es auch nur für einen Augenblick. Aber lebhaft wie ein Vogel entschlüpfte sie stets seinen Händen und wenn er sprechen wollte, wurde er durch ihren mit einer kleinen, gebieterischen Miene voll Liebreiz auf den Mund gelegten Finger daran erinnert, dass er unter der Herrschaft einer Macht stand, der er blindlings gehorchen musste und die ihm auch die mindeste Klage untersagte. Nachdem beide ein paar Minuten lang die Kreuz und Quer gegangen waren, öffnete Madame Bonacieux eine Türe und führte den jungen Mann in ein völlig dunkles Kabinett. Hier gab sie ihm ein neues Zeichen, stumm zu bleiben, schloss eine zweite, unter einer Tapete verborgene Türe auf, deren Öffnung plötzlich ein lebhaftes Licht verbreitete, und verschwand. D'Artagnan blieb einen Augenblick unbeweglich und fragte sich, wo er wäre. Aber ein Lichtstrahl, der aus diesem Zimmer drang, die warme und von Wohlgerüchen geschwängerte Luft, die an ihn heranströmte, die Unterhaltung von mehreren Frauen in zugleich ehrfurchtsvoller und zierlicher Sprache, das mehrmals wiederholte Wort Majestät, zeigten ihm plötzlich ganz klar, dass er sich in einem an das Zimmer der Königin stoßenden Kabinett befand. Der junge Mann blieb im Schatten stehen und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Die Königin schien heiter und glücklich, worüber die Personen ihrer Umgebung ohne Zweifel gewaltig staunten, da sie im Gegenteil gewöhnlich beinahe kummervoll aussah. Die Königin warf dieses heitere Gefühl auf die Schönheit des Festes, auf das Vergnügen, das ihr das Ballett verursacht hätte, und da es nicht erlaubt ist, einer Königin zu widersprechen, so überboten sich alle in Lobeserhebungen über die Galanterie der Herren Schöppen der Stadt Paris. Obgleich D'Artagnan die Königin nicht kannte, so unterschied er doch bald ihre Stimme von den übrigen Stimmen, einmal an dem leicht fremdartigen Akzent und dann an jenem Gefühle der Oberherrschaft, dem natürlichen Gepräge bei allen fürstlichen Reden. Er hörte, wie sie sich der offenen Türe näherte und sich von derselben entfernte. Er sah sogar zwei- oder dreimal, wie der Schatten eines Körpers das Licht unterbrach. Endlich kamen plötzlich eine Hand und ein Arm von bewundernswürdiger Form und Weise durch die Tapete hervor. D'Artagnan begriff, dass dies seine Belohnung war. Er warf sich auf ein Knie, ergriff diese Hand und drückte ehrfurchtsvoll seine Lippen darauf. Dann zog sich diese Hand zurück und ließ in der seinigen einen Gegenstand, in welchem er einen Ring erkannte. Alsbald schloss sich die Türe wieder und D'Artagnan befand sich in völliger Finsternis. D'Artagnan steckte den Ring an seinen Finger und wartete abermals. Offenbar war noch nicht alles zu Ende. Auf die Belohnung seiner Ergebenheit musste der Lohn seiner Liebe folgen. Das Ballett war allerdings getanzt, aber das Fest hatte kaum seinen Anfang genommen. Man speiste um 3 Uhr zu Nacht, und die Glocke von Saint-Jean hatte bereits vor einiger Zeit 3:15 nach 2 Uhr geschlagen. Der Lärmen der Stimmen nahm in der Tat in dem anstoßenden Zimmer allmählig ab. Dann hörte man, wie sich derselbe entfernte. Die Türe des Kabinetts, in welchem sich D'Artagnan befand, öffnete sich wieder und Madame Bonacieux trat heraus. »Endlich kommt ihr!« rief D'Artagnan. »Stille!« sprach die junge Frau und legte ihre Hand auf seine Lippen. »Stille! Und geht auf demselben Wege zurück, auf dem ihr gekommen seid!« »Aber wo und wann werde ich euch wiedersehen?« rief D'Artagnan. »Ein Billett, das ihr bei eurer Rückkehr zu Hause findet, wird euch das sagen. Geht, geht!« Bei diesen Worten öffnete sie die Flurtüre und drängte D'Artagnan aus dem Kabinett. D'Artagnan gehorchte wie ein Kind, ohne Widerstand, ohne Einwendung, woraus hervorgeht, dass er wirklich sehr verliebt war. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Fini im November 2025.